Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 7. Vers 7. Since we are approaching the end of all things, da wir dem Ende aller Dinge entgegengehen, be intentional, seid absichtsvoll, purposeful, zielstrebig, and self-controlled so that you can be given to prayer. Und selbstbeherrscht, damit ihr dem Gebet hingegeben seid. Now, if Peter said about 2000 years ago that we are approaching the end of all things, wenn Petrus vor etwa 2000 Jahren sagte, dass wir uns dem Ende aller Dinge nähern, don't you think that we're a little bit closer to the end of all things than he wrote it? Meinst du nicht auch, dass wir dem Ende aller Dinge ein wenig näher sind als zu der Zeit, als er das schrieb? I think so. Ich denke schon. So we have to take this even more seriously. Wir müssen das also noch ernster nehmen. We do know that Jesus will come back. The Bible is very, very clear. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Die Bibel ist da sehr, sehr klar. Nobody knows when. Niemand weiß wann. But we all know he could come back really soon. Aber wir alle wissen, dass er sehr bald wiederkommen könnte. When Peter wrote that, there were still many things that had to be fulfilled. Als Petrus das schrieb, gab es noch viele Dinge, die erfüllt werden mussten. But let me explain to you two things. Lass mich dir zwei Dinge erklären. Number one. Nummer eins. We have to understand that God's time is very different than human time. Wir müssen verstehen, dass Gottes Zeit ganz anders ist als die menschliche Zeit. You know, if the Bible says that with God, one day is like 1,000 years. Wenn die Bibel sagt, dass bei Gott ein Tag wie 1,000 Jahre ist, that makes us understand that God doesn't live in the way we live in time. Dann macht uns das klar, dass Gott nicht so lebt, wie wir die Zeit leben. But it also means something else that I actually have not understood for a long time in my Christian life. Es bedeutet aber auch noch etwas anderes, das ich in meinem christlichen Leben lange Zeit nicht verstanden habe. And that is the acceleration of time. Es ist die Beschleunigung der Zeit. Just think. Denk darüber nach. Think a little bit natural. Betrachte es im Natürlichen. That because of the way technology has developed, durch die Entwicklung der Technologie, things that took 10 years, even not too long ago, today can be done in a few months. Können Dinge, die vor nicht allzu langer Zeit noch 10 Jahre dauerten, heute in ein paar Monaten erledigt werden. So time has accelerated from the natural point of view. Die Zeit hat sich von einem natürlichen Standpunkt aus gesehen beschleunigt. Just through the technology of media. Allein durch die Technologie der Medien. Nobody would have thought that in 1 or 2 years the entire world can become a different place. Niemand hätte gedacht, dass sich in 1 oder 2 Jahren die ganze Welt verändern kann. But in the pandemic we saw that. In der Pandemie haben wir das gesehen. I understand that Jesus cannot come back until everything has been fulfilled that he said must be fulfilled. Ich verstehe, dass Jesus nicht wiederkommen kann, bevor nicht alles erfüllt ist, von dem er sagte, es müsse erfüllt sein. I understand it. Das verstehe ich. But we must not think that, oh, so many things have to be fulfilled, it's going to be a long time before he comes back. Aber wir dürfen nicht denken, oh, es müssen noch so viele Dinge erfüllt sein, dass es noch lange dauern wird, bis er wiederkommt. Because things can accelerate in a way that is so fast. Denn die Dinge können sich so schnell beschleunigen. And do not make that mistake. Mach nicht den Fehler, that you think that it has to take the amount of years that you think it has to take. Und glaube, dass es so viele Jahre dauern muss, wie du denkst, dass es dauern muss. Don't think that. Glaub das nicht. So we must make sure that whenever Jesus comes back, wir müssen also sicherstellen, dass wenn Jesus wiederkommt, that for us he doesn't come back as the thief in the night, but he comes back as the bridegroom. Er für uns nicht wie ein Dieb in der Nacht zurückkommt, sondern als Bräutigam. But he will come back as a thief if you are not prepared. Und doch wird er als Dieb zurückkommen, wenn du nicht vorbereitet bist. So Peter is trying to make us aware that the coming of the Lord is near, it's approaching. Petrus versucht uns bewusst zu machen, dass das Kommen des Herrn nahe ist, dass es sich nähert. And it's the end of all things, like it's over, people. Es ist das Ende aller Dinge, es ist vorbei, Leute. You know, from the biblical point of view, aus biblischer Sicht, The earthly things come to an end. Opportunities come to an end. Gehen die irdischen Dinge zu Ende. Die Möglichkeiten gehen zu Ende. You know, I remember I had a discussion with a guy once. Ich erinnere mich, dass ich einmal eine Diskussion mit einem Mann hatte, who just did not want to agree with the way I feel about money. Der nicht mit mir übereinstimmte, wie ich über Geld denke. And honestly, nobody has to agree with me. Ehrlich gesagt, muss auch niemand mit mir übereinstimmen. But that doesn't mean that I am going to change my convictions so that I agree with others. Das heißt aber nicht, dass ich meine Überzeugung ändern werde, um mit anderen übereinzustimmen. I respect other people's conviction, but I have mine. Ich respektiere die Überzeugung anderer Menschen, aber ich habe meine eigene. But I ask him one single question. Ich habe ihm eine einzige Frage gestellt. And I said, und gesagt, my friend, if Jesus would step into this room right now, mein Freund, wenn Jesus jetzt in diesen Raum käme, and if he would say, und sagen würde, you have 3 more hours to live, every one of you, because then I will come back and everything will be over. Ihr habt noch 3 Stunden zu leben, jeder von euch, denn dann komme ich zurück und alles wird vorbei sein. I said, would you make the same decisions that you make today in regards to your finances? Ich fragte, würdest du die gleichen Entscheidungen treffen, die du heute in Bezug auf deine Finanzen triffst? And the guy immediately said, never. Der Mann sagte sofort, niemals. I said, well, that means you're making the wrong decisions. Ich sagte, nun, das bedeutet, dass du die falschen Entscheidungen triffst. And this is what Peter's trying to tell us. Genau das versucht Petrus uns zu sagen. Don't make your decisions of life thinking you have forever. Triff die Entscheidungen für dein Leben nicht in dem Glauben, dass du ewig Zeit hast. I heard a man speak that used to be a chaplain in the American military. Ich habe einen Mann sprechen hören, der früher Geistlicher beim amerikanischen Militär war. And he sat at many deathbeds of many soldiers. Er saß an vielen Sterbebetten, viele Männer, viele Soldaten. And he was talking that basically all of them died with incredible regrets. Und er erzählte, dass im Grunde genommen alle von ihnen in tiefer Reue starben. Think. Überlege. Peter is warning us, the day is approaching, you have to be intentional. Petrus warnt uns davor. Der Tag naht, ihr müsst vorbereitet sein. So are you living in a way that you can actually say, lebst du so, dass du tatsächlich sagen kannst, that I'm living consciously, intentionally, so that when Jesus would come back tonight, I have no regrets. Ich lebe bewusst, achtsam, dass wenn Jesus heute Abend wiederkommt, ich nichts bereue. That's what he's trying to tell us to do. Das ist es, was uns sagen möchte. I have come to love living intentionally. Ich habe gelernt, es zu lieben, bewusst, intentional zu leben. I've understood. Ich habe verstanden. That if I allow life and circumstances just to take me wherever they take me. Dass wenn ich dem Leben und den Umständen erlaube, mich einfach dorthin zu bringen, wohin sie mich bringen. I have to spend a lot of time and emotional energy. Ich viel Zeit und emotionale Energie aufwenden muss. To fix all the problems that I have because of the way I live. Um all die Probleme zu lösen, die aufgrund meiner Art und Weise, wie ich lebe, entstehen. If I live intentional, wenn ich bewusst, intentional lebe, I don't have that. Habe ich das nicht. So be intentional because the end of all things is approaching. Lebe bewusst, denn das Ende aller Dinge rückt immer näher. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.